Herr Lill, die Auseinandersetzung zwischen dem Vatikan und der Lefebvre-Bewegung erreicht ihren ersten spektakulären Höhepunkt. Die seitens der sogenannten Pius-Bruderschaft angekündigten Priesterweihen am kommenden Wochenende im bayerischen Zeitzkofen. Vom Kirchenrecht untersagt, theologisch aber gültig, werden diese Weihen offenbar zu einer Kraftprobe zwischen Papst und den Pius-Brüdern. Warum gerade diese Priesterweihen als Anlass? Was kann man daran festmachen? Und wer trägt letztlich die Schuld an dieser Auseinandersetzung? Nun, ich würde zunächst einmal sagen, das Verhältnis der Pius-Brüder und das Verhältnis Benedikts des 16. zum Zweiten Vatikanischen Konzil muss man erörtern. Und dann wird man feststellen, dass da gewisse weitgehende Gemeinsamkeiten bestehen, die zu den Annäherungen der letzten Zeit geführt haben. Und da ich das Ganze ja als Historiker betrachte, möchte ich sagen, man muss an den Januar 1959 denken, in dem Johannes der 23. das Zweite Vatikanische Konzil ankündigte und dessen Ausrichtung mehr oder minder bestimmte, und dann an den Januar 2009, in dem Benedikt XVI. Die Exkommunikation jener Bischöfe zurückgenommen hat, die zentrale Beschlüsse jenes Konzils bis heute ablehnen, so die über die Ökumene, über die Religionsfreiheit und die Beziehungen der katholischen Kirchen zum Judentum und zu anderen Religionen. Nun hat der Papst ja einseitig eine Vorgabe gemacht, indem er die Exkommunikation der Bischöfe der Priusbruderschaft aufgehoben hat, diese Vorleistung des Papstes von den Pius-Brüdern dann aber so interpretiert worden ist, dass man sagte, die Tradition, die die Pius-Brüder mit ihrem Kirchenbild verbinden, diese Tradition hat gesiegt und, wie es einer der Bischöfe formulierte, jetzt werden wir daran gehen, den Vatikan zu bekehren. War das intendiert? Das weiß ich nicht, aber ich muss es befürchten. Schauen Sie, die Pius-Brüder sagen ja ganz klar, was sie wollen und was sie denken. Man braucht nur in die Kirchen und Gebetsräume gehen, in denen sie sich versammeln. Da kann man lesen, in zahlreichen Exemplaren, was sie meinen und was sie wollen. Und das ist tatsächlich eine Radikalabsage an das eben erwähnte Zweite Vatikanische Konzil und dessen große Neuerungen. Dies muss man zunächst mal ganz festhalten, und manche dieser Neuerungen hat eben auch Benedikt XVI. Offenbar sich nie komplett zu eigen gemacht. Nun berufen sich die Pius-Brüder ja auf ihren Gründer Marcel Lefebvre. Und von ihm gibt es den Spruch, dass die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils gleichsam aus dem Geist der Revolutionsideen von 1789 entstanden sind. Ich vereinfache das einmal, wie er argumentiert hat. Die Gleichung Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ist ersetzt worden durch Religionsfreiheit, durch Kollegialität der Bischöfe und durch den Ökumenismus. Und deswegen könne er dieser fundamentalen Kehrtwendung nicht zustimmen, denn die Kirche sei damit modernistisch, liberal und heretisch geworden. Ist das nicht eine Entwicklung, die wir im Laufe des 19. Jahrhunderts dann gehabt haben, in der Kulmination mit Pius X.? Zweifellos. Wenn schon Lefebvre und Pius X., der hat ja gewusst, warum er sich nach Pius X. Benannte, dann ist es tatsächlich notwendig, dass wir einmal zurückblicken. Wir leben in einer geschichtsblinden Zeit, und die Geschichtsblindheit breitet sich auch in der katholischen Kirche aus. Und gerade die, die sich als Traditionalisten hinstellen, kennen die Geschichte nicht oder sie verschweigen sie absichtlich. Sie reden nur noch von einer Periode der Geschichte. Und das ist eben die, in der unter anderem Pius X. gewirkt hat. Das heißt, Perioden werden absolut gesetzt. Ja, und die anderen vergessen. Lefebvre hatte um 1960 noch das Wohlwollen auch des Konzilspapstes Johannes des 23. Aber dann sagte der Papst mit der Zeit, der bereitet uns immer mehr Schwierigkeiten, und wandte sich von ihm ab. Das steht übrigens alles in den Konzilstagebüchern Johannes des 23. Die sind im Herbst vorigen Jahres erschienen. Da kann man auch die ganzen Absichten für das Konzil herauslesen. Merkt man übrigens auch, dass die Behauptung, dieses Konzil sei nur ein Pastoralkonzil und deswegen nicht so ernst zu nehmen, grundfalsch ist. Auch das unhistorisch falsch. Lefebvre gehörte an den rechtesten Rand des französischen Katholizismus. Der kam ja aus der Action Française und hat sich dann bei dem Konzil in diese Rechtsaußenposition aufgrund einer ganz starken, unbeweglichen Betonung einer bestimmten Tradition hineingesteigert. Und darüber sind wir bei Pius X. Im Laufe der Neuzeit und vor allen Dingen in der Reaktion auf das ganze Revolutionsgeschehen, auf die Umwälzung am Ende des 18. Jahrhunderts, ist in der katholischen Kirche eine von uns ja auch schon früher hier angesprochene Zuspitzung zur Autorität, zum Absolutismus erfolgt, der sogenannte Ultramontanismus. Und die Päpste seitdem haben jenen Stil geprägt, von dem nun gewisse Leute behaupten, das sei der Stil der ganzen Kirchengeschichte. Um es kurz zu machen, Pius IX., 1847 bis 78, Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit. Manche, die das nicht angenommen haben, sind an den Rand gedrängt und hinausgezwungen worden. Auch sie haben dann aus glücklichen Umständen Weihen vollziehen können, aber ihnen hat niemand die Rückkehr angeboten ohne einen Widerruf. Ich meine die Altkatholiken. Dann Pius X., 1903 bis 1914, nach einem Intervall des Gesprächs unter Leo XIII., radikalster Antimodernismus, Verurteilung jeglicher moderner Wissenschaft im Umgang mit Bibel und kirchlicher Tradition und Verfolgung aller derer, die anders dachten, wiederum Emarginationen. Auch die hat niemand zurückgeholt. Und dann Pius XII., Eugenio Pacelli, 1939 bis 1958, der bei Pius X. Gelernt hatte, seine Karriere begonnen hatte, der ihn dann auch heilig gesprochen hat, das heißt seinen Kurs als den der Kirche hingestellt hat. Und das war eben der Kurs der absoluten Autorität, der Kurs der Denkverbote. Dass Pius XII. Auch sehr viel Gutes getan hat, will ich gar nicht bezweifeln. Ich beteilige mich nicht an der Hochhutkritik. Die ist sogar ein Vorwand für diejenigen, die ihn gegen alles in Schutz nehmen wollen. Aber Pius XII. Hat dieses System auf den Höhepunkt geführt. Und damit hat Johannes XXIII. Gebrochen. Den Bruch konnte in der Papstkirche nur ein Papst vollziehen. Aber die, welche dem Konzil nicht gefolgt sind, die haben sich eben generell auf Pius X. als die absolute Gegenfigur und auf Pius XII. Berufen.